Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Extra Tobi, und ich habe heute die Gelegenheit, mich mit Michael Gugert zu unterhalten. Michael Gugert wird uns ein bisschen was über die regelmäßige Mitgliederversammlung erzählen. Sicherlich ein Lösungsweg. Guten Morgen, liebe Interessierte, Piraten, Freibeuter oder sonstige, die es hören. Ich spreche jetzt mit Michael Gugert. Und Michael, bevor wir einsteigen, stell dich doch mal bitte eben vor. Ja, ich bin Michael Gugert, 39 Jahre alt, Pirat seit 2011, war im Landtagswahlkampf NRW Direktkandidat im Wahlkreis Bielefeld 92, bin nicht im Kreisvorstand oder ähnliches, dafür haben wir andere, bin aber höchst aktiv in Bielefeld, denke ich mal sogar ein bisschen hyperaktiv. Ja, muss ja auch nicht jeder im Vorstand sein, und die meisten Piraten haben ja festgestellt, dass man ausschließlich in der Piratenpartei als Basispirat unglaublich viel bewegen kann. Du hast mich angeschrieben, weil ihr in Bielefeld mal so eine Sache ganz anders gemacht habt. Ihr habt gesagt, Basisdemokratie ist ja eine schwierige Sache. Das Problem ist aber, dass man ja doch irgendwie immer wieder zu Entscheidungen kommen muss. Und da habt ihr euch was ausgedacht. Ja, das stimmt. Es ist so, wir hatten bis dato, also den Kreisverband haben wir jetzt auch erst Anfang des Jahres im Landtagswahlkampf haben wir den erst gegründet, hatten dann in der Satzung drin, haben aber auch, glaube ich, vorher nicht zu intensiv drüber nachgedacht, eine vierwöchige Einladungsfrist zur Mitgliederversammlung. Es hat sich dann in einigen Bereichen gezeigt, das ist einfach viel zu lang, man kann da halt nicht kurzfristig zu Entscheidungen kommen. Auch den Vorstand von uns, den Kreisvorstand, möchten wir natürlich nicht, dass der bestimmte Dinge entscheidet, insbesondere Unterzeichnungen von Aufrufen zu Demonstrationen. Konkret hatten wir einen Fall gegen rechts. Dieser Aufruf war ein bisschen merkwürdig formuliert. Da hatten wir also keine große Einigkeit, und selbstverständlich soll der Vorstand das auch nicht entscheiden. Aber wir hatten keine Möglichkeit, die Basis zu befragen, sodass wir schlussendlich ja nicht zu einer Entscheidung kommen konnten. Wir konnten also auch nicht unterzeichnen. Und da haben wir uns halt überlegt, dass wir eine regelmäßige Mitgliederversammlung machen. Das heißt, wir haben Stammtische bis dato gehabt, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, also rund alle 14 Tage. Zu diesen Zeiten werden wir jetzt regelmäßig eine Mitgliederversammlung haben, und haben wir jetzt auch. Das heißt, ihr habt keine ständige Mitgliederversammlung, sondern eben eine regelmäßige. Wenn man also etwas zu einer Entscheidung bringen möchte, umgeht man da den Zwang, dass man erstmal einladen muss zu einer Mitgliederversammlung. Man hat also zur Einladung einer Mitgliederversammlung haben wir, glaube ich, eine Frist von 4 Wochen. 4 Wochen oder 6 Wochen? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich meine 4 Wochen, ja. Wenn es 4 Wochen sind, dann muss ich ja dann noch rechtzeitig eben die Einladung ausgesprochen haben. Dann kommt das Problem, wenn man die Daten selber nicht hat, dass das auch mal hängt und die Einladung gar nicht rausgeht. Das merkt man dann erst nach 2 weiteren Wochen, und dann stellt man fest, dass man das Ganze dann nochmal machen muss. Und dementsprechend seid ihr da jetzt, könnt ihr euch auf einen festen Termin immer einstellen. Vollkommen richtig. In der Praxis sieht es so aus, dass wir natürlich nicht jedes Mal also die Mitgliederversammlung in voller Form durchziehen, sondern das geht ähnlich wie in Stadträten oder ähnliches, wenn bestimmte Dinge besprochen werden. Wir eröffnen die Mitgliederversammlung, wir stellen, oder der Akkreditierungspirat, der natürlich da sein muss, der stellt grundsätzlich erstmal nach Augenschein fest, ob wir überhaupt beschlussfähig wären. Dann wird geprüft, ob es überhaupt irgendwelche Anträge gibt. Dann lass mich doch mal eben wissen, was denn das Kriterium für eine Beschlussfähigkeit bei einer regelmäßigen Mitgliederversammlung ist. Ja, Beschlussfähigkeit ist bei uns 10% der stimmberechtigten Mitglieder. Das sind bei uns, also wir haben knapp 120, 125 Mitglieder. Davon sind stimmberechtigt allerdings rund und circa 70. Und davon 10% sind also 7, also nach meinem Stand sind es zurzeit 7, die Beschlussfähigkeit des Kreisverbandes herstellen würden. Ja, wenn ich jetzt selber über so eine regelmäßige Mitgliederversammlung nachdenke, können wir dich denn irgendwie kontaktieren, dass die anderen Piraten sich hier und da einen Tipp geben lassen? Und die nächste Frage wäre, wie oft hat denn die regelmäßige Mitgliederversammlung schon stattgefunden? Die hat jetzt einmal stattgefunden, da waren auch lagen keine Anträge vor. Da vielleicht auch ein bisschen zur Erklärung. Es ist weiterhin so, Satzungsänderungsanträge oder Programmänderungsanträge, die haben weiterhin eine 2-wöchige Frist, weil die ja durchaus sehr erheblich sind, dass man sich im Zweifel darauf vorbereiten kann. Ich spreche hier auch bewusst von irgendwelchen Trollen oder irgendwelchen Grüppchen, die ja sein können, dass die irgendwas ja vielleicht auch negativ beeinflussen möchten. Es ist so, dass wir jetzt am Donnerstag wieder eine Mitgliederversammlung haben. Die werden wir dann auch wirklich mit Akkreditierung, wie sich's gehört, Stichwort Niedersachsen, werden wir die korrekt einberufen. Und da wird es zum Beispiel um das Thema gehen, dass wir für den Kreisverband einen Pavillon möchten. Können wir das jetzt schon tun, weil der ist ja recht teuer, es geht ja in Richtung 400 Euro. Wollen wir das tun oder nicht? Und darüber werden wir dann in dem Falle sehr kurzfristig abstimmen können, weil für so einen Antrag gibt es keine Frist. Ah, okay. Wenn du sagst, mich zu erreichen, also ich bin im Wiki zu erreichen unter Benutzer Frankenfeld, ansonsten findet man das auch alles auf unserer Homepage piraten-bielefeld.de. Ja, das war genau das, was ich wieder haben wollte. Wir wollen einen konkreten Link und nicht sagen, das steht irgendwo im Wiki, damit hast du die konkrete Information geliefert. Aber bevor wir das abschließen, möchte ich nochmal darauf eingehen, was du gerade gesagt hast. Solche Ideen, ständige Mitgliederversammlungen oder jetzt eure regelmäßige, werden ja schnell attackiert, weil man Gefahren sieht. Ihr habt die Gefahr gesehen, dass es ein Grüppchen geben könnte, was dann mal eben zack, zack, zack sich trifft an dem Tag, wo die anderen vielleicht gerade nicht so viel Lust hatten und mal eben sich eine Stunde vorher etwas überlegen, was dann mal schnell beschlossen wird. Das haben wir zusammengefasst dadurch ausgehebelt, dass eine Mindestanzahl erstmal vorhanden sein muss und zum Zweiten, dass man für Satzungsänderungsanträge mindestens 2 Wochen vorher diese auf der Mailingliste oder wo auch immer erstmal einreichen muss. Richtig, das Ganze läuft ja über den Vorstand, über die Antragslisten. Ja, völlig korrekt. Also nach wie vor, das ist unverändert. Ganz genau. Aber wie gesagt, das betrifft nur diese erheblichen, sprich Satzungsänderungen oder Programmänderungen. Genau, das wäre meine Frage, was erheblich? Also alles das, was den KV, was die KV-Setzung, KV-Satzung angeht oder euer kommunales Wahlprogramm. Völlig richtig, ja. Ich glaube, dass wir uns nochmal so in 3 Monaten unterhalten sollten, wenn ihr eure Erfahrungen gemacht habt. Aber wenn ich da so meine persönliche Meinung sagen darf, klingt das eigentlich nach einer ganz vernünftigen Idee. Ja, denke auch. Also natürlich, wir werden das natürlich dann sofort wieder rückgängig machen, wenn wir merken, dass das irgendwie zu aufwendig ist oder zu kompliziert oder einfach nicht funktioniert oder sowas. Aber ich denke, das wird funktionieren. Ich habe gerade auch im Ostwestfalen-Bereich auf OBL-Basis habe ich diese Idee halt auch mal rumgeschickt. Habe wirklich sehr, sehr positives Feedback von allen bekommen. Ich denke, das ist gerade so auf Kreisverbandsebene, ist das eigentlich ein optimales Mittel, um die Basisdemokratie zu verselbstverständlichen, um da mal ein Kunstwort zu benutzen. Weil mit dieser ganzen Einladung, um überhaupt beschlussfähig zu sein und dieses und jenes, das hat mit Basisdemokratie nicht mehr viel zu tun. Das muss vollkommen selbstverständlich sein, dass wir zusammensitzen und zwar regelmäßig und beschließen können, ganz offiziell. Das heißt für mich Basisdemokratie. Richtig. Michael, jetzt sag doch mal das größte Gegenargument, was du so bei der Planung gehört hast, damit wir das gleich mal ausräumen können. Argument war, also Stammtisch war bei uns immer ein bisschen das Problem in der letzten Zeit, waren immer zwischen 20 und 40 Mitgliedern, die auf dem Stammtisch waren. Wir wollten aber ein gewisses Socializing haben. Das heißt, was wir eigentlich nicht wollen, ist alle 2 Wochen einen 4-stündigen Parteitag quasi daraus machen, der voller Formalien besteht mit Rednerliste und. Das heißt, wenn wir natürlich wirklich alle 2 Wochen permanent über sehr eminente Dinge irgendwie sprechen und permanent Leute Anträge einreichen, sind wir in Sachen Socializing natürlich dann auch wieder relativ gelähmt. Das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollen schon eigentlich den Stammtisch auch als Stammtisch nutzen. Dafür ist er ja auch gedacht, weil politische Arbeit, die machen wir eigentlich in unseren Arbeitskreisen. Wir haben zum Beispiel in Bielefeld im Gegensatz zu anderen Kreisverbänden haben wir auch 6 kommunale Arbeitskreise gegründet zu den verschiedenen Themenbereichen, wie zum Beispiel Stadtentwicklung und Verkehr, Kultur und so weiter und so fort. Also nicht ein Kommunalpolitik, sondern 6. Und da machen wir eigentlich die politische Arbeit und der Stammtisch, der soll bei uns eigentlich wirklich zum lockeren, fröhlichen Zusammensitzen am Tresen, am Tisch, im Biergarten, wo auch immer, gedacht sein, dass man sich einfach mal so austauschen kann. Und da besteht halt die Gefahr, dass wenn immer zu viele Anträge eingereicht werden, die wir dann natürlich auch bearbeiten müssen und sollen, und ist ja auch gut so, dann ist das natürlich wieder weg. Da müssten wir uns dann wieder Gedanken machen, wie wir das denn am besten hinkriegen. Ja gut, aber dann habt ihr das ja offensichtlich schon ganz gut im Griff. Und wenn es dann mal irgendwelche Probleme gibt, heißt ja nicht, dass man das gleich in die Tonne hauen muss, sondern da kann man ja dann die Satzung entsprechend anpassen und dazu lernen. Das wäre auch der übliche Piratenweg. Michael, ich würde sagen, ich danke dir einfach mal für die Information und wenn es was Neues gibt, lass das Krähennest wissen, was so passiert bei euch. Aber herzlich gerne, ich danke dir. Dann noch frohes Schaffen und einen schönen Arbeitstag. Bis dann, Michael. Dir auch, tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.